Я сказал первое. Ich sagte das erste. Эти люди, эта группа, diese Menschen, diese Gruppe, они знали, кто они есть. Sie wussten, wer sie sind. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn dafür. Второе. Das zweite. Они знали, чьи они слуги. Sie wussten, wessen Diener sie sind. Кому они служат? Wem sie dienen. Они Божьи репрезентанты на земле. Sie sind Gottes Repräsentanten auf der Erde. Ми раби Бога Всевышнего. Wir sind Diener Gottes des Allerhöchsten. Власти которого. Dessen Macht. Должна подчиниться всякая власть. Dessen Macht sich jede andere Macht beugen muss. И это сознание в нас. Und dieses Bewusstsein in uns. Дает нам дерзновение к Богу. Gibt uns einen Eifer zu Gott. В прошлом году. Im letzten Jahr. Когда я ехал с Украины. Als ich von der Ukraine fuhr, возвращался назад в Германию, und zurückfuhr nach Deutschland, из Германии уже летел в Канаду, und auch aus Deutschland nach Kanada geflogen bin, здесь, в Германии, hier in Deutschland, были два или три брата из Украины. Waren zwei oder drei Brüder aus der Ukraine. Они были с Кривого Рога. Sie waren aus Kryvyi Rog. И когда они возвращались на Украину, und als sie zurückkamen in die Ukraine, ехали дорогой, Sie fuhren auf der Straße. Их остановили мафиозники, эти рэкетёры. Da haben Mafia-Angehörige sie angehalten. Остановили их и говорят им. Sie haben sie angehalten und sagten zu ihnen. Мы представители такой-то мафии. Wir sind Vertreter dieser Mafia. И давайте деньги. Nun gebt uns Geld. Брат Саша. Bruder Sascha. Который когда-то был наркоманом. Der einmal drogensüchtig war, говорит им, sagt zu ihnen, а мы представители наивысшей власти. Und wir sind Vertreter der allerhöchsten Macht. Они говорят, а что это за власть? Und sie sagen, was ist das für eine Macht? Они говорят, это Божья власть. Und sie sagen, das ist Gottes Macht, которая над всякой властью. Die über jeder anderen Macht steht. И эти мафиозы говорят, ну уезжайте. Und diese Mafiosen sagt, dann fahrt weiter. Ja, слава Богу. Ja, ja. Ehre sei Gott. Последнее слово принадлежит ему. Das letzte Wort gehört ihm. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. И эти люди, эта группа, und diese Menschen, diese они Gruppe, знали, чьи они слуги. Sie wussten, wessen Diener sie sind. Дорогие молодые, ihr lieben jungen Leute, и молодая группа, которая прославляете Бога, und junge Gruppe, die ihr den Herrn preist, как эта группа, о которой я говорю, so wie diese Gruppe, von der ich spreche, они знали, кто они есть. Sie wussten, wer sie sind. Помните, чтобы вы знали, кто вы есть. Denkt daran, dass auch ihr wisst, Amen. Wer ihr seid. Чьи вы дети? Wessen Kinder кому ihr seid? Вы принадлежите? Wem ihr gehört? Они знали, чьи они слуги. Sie wussten, wessen Diener sie sind. Чтобы вы знали, чьи вы слуги. Und ihr sollt wissen, wessen Diener ihr seid. И во всяких условиях жизни. Und in allen Lebensumständen. Чтобы остались ему верны. Sollt ihr ihm treu bleiben. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Знайте, кому вы служите. Wisset, wem ihr dient. Вы служите Богу, Христу. Ihr dient Gott, Christus. Дальше, третье. Weiter, das dritte. Они знали, для чего они живут. Sie wussten, wozu sie leben. Halleluja. Halleluja. Дорогие, истинные слуги Божьи, ihr lieben aufrichtige Diener Gottes, знают, для кого и для чего они живут. Wissen, für wen und wozu sie leben. Чтобы представлять Бога, um Gott zu vertreten, не знающим Бога. Denen, vor denen, die Gott nicht kennen. Мы откроем вторую главу Даниила. Wir öffnen das zweite Kapitel Daniel. Читаем 46 и 47 стих. Und lesen die Verse 46 und 47. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонное курение. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und betete an vor dem Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räuchopfer tun. И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der da kann verborgene Dinge offenbaren, weil du dies verborgene Ding hast können offenbaren. У книги Даниила, im Buch Daniel, мы встречаем, treffen wir an, что Навуходоносор, dass Nebukadnezar, имел титул, einen Titel hatte, который только Иисус имеет, den nur Jesus hat, царь царей, der König der Könige, да. Он имел власть над тогдашней вселенной, над или землей. Er hatte die Macht über die damalige Welt. И перед ним есть пленник. Und vor ihm ist ein Gefangener. Ja, Daniel war, был пленник. Daniel war ein Gefangener. И Даниил как репрезентант неба на земле, Божий репрезентант. Und Daniel war wie ein Repräsentant des Himmels auf der Erde, ein Repräsentant Gottes. Открывает тайны царю. Und er offenbart dem König Geheimnisse. Он имел сон. Er hatte einen Traum, но его забыл. Aber hatte ihn vergessen. Но его тревожил этот сон. Und dieser Traum bewegte ihn. Он знал, что он важный сон. Er wusste, dass es ein wichtiger Traum war. Но он war. Забыл сон. Aber er hatte den Traum vergessen. И Даниил истолковал этот сон. Und Daniel hat diesen Traum gedeutet. Рассказал ему этот сон. Er hat ihm diesen Traum erzählt. И буквально все истолковал. Und hat es alles buchstäblich gedeutet. И вот мы прочитали. Und wir haben gelesen. И царь падает ниц перед Даниилом. Und der König fällt vor Daniel nieder. Кланяется. Und betet ihn an. Воистину ваш Бог есть Бог. Wahrlich, euer Gott ist ein Gott. Halleluja, слава Богу. Halleluja, ehre sei Gott. Поэтому, дорогие, они знали, для чего они живут. Und deshalb, ihr Lieben, sie wussten, warum sie leben. Представлять Бога живого. Um den lebendigen Gott zu verbringen. Не знающим Бога. Vor denen, die Gott nicht kennen. А не знающих Бога. Und die Gott nicht kennen, в том числе и правителей, in der Zahl auch die Regierenden, очень много и в наши дни, gibt es auch in unseren Tagen sehr viele. Ja. И слуги Божьи, und Diener Gottes, обязаны представить им живого Бога. Sind verpflichtet, ihnen den lebendigen Gott Слава vorzustellen. Ehre sei Gott dafür. Слава Иисусу. Идем дальше. Lasst uns weitergehen. Они знали свое занятие. Sie kannten ihre Aufgabe. Даниила 6:10. Daniel 6, Vers 10. Читаем 6 глава 10 стих. Wir lesen Kapitel 6, Vers 10. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу. И славословил его, как это делал он и прежде того. Als nun Daniel erfuhr, dass solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Söller offene Fenster gegen Jerusalem. Und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte. Когда Соломон построил храм, als Salomo den Tempel gebaut hatte, и он молился, und er betete, было посвящение этого храма, und die Einweihung dieses Tempels war, он молился к Богу, und er betete zu Gott, и между иными словами, und unter anderen Worten, он говорил, sagte er, Господи, Herr, если кто-то где-то в другой стране, wenn jemand irgendwo in einem anderen Land, и повернет лицо свое к этому храму, sein Angesicht gegen diesen Tempel wenden wird, и будет молиться тебе, und zu dir beten wird, услышь его, dann höre ihn. Даниил эти слова знал. Daniel kannte diese Worte. И у его комнате und были окно было открыто в направлении храма. Und in seinem Zimmer war das Fenster geöffnet in Richtung des Tempels. И он по три раза в день молился. Und dreimal am Tage betete er. Теперь те люди, которые были близко царя, und diese Menschen, die dem König nahe standen, министры, die Minister, они исполнились зависти. Sie wurden erfüllt mit Eifersucht. Потому что Даниил был ближе, нежели они к царю. Weil Daniel dem König näher stand als sie. И они сказали, und sie sagten, не найдем недостатка в Данииле, разве только в служении его Богу. Wir werden in Daniel keinen Fehler finden, als nur in seinem Gottesdienst. И они придумали план. Und sie erdachten sich einen Plan. В продолжении такого-то периода времени, dass für eine bestimmte Zeit, чтобы все молились только к царю, больше никому. Alle nur zum König beten sollten und sonst zu niemandem. А кто будет молиться к кому-то другому, бросить его в ров львиный. Und wer zu jemand anderem beten würde, der sollte in den Löwengraben geworfen werden. Когда Даниил услышал об этом декрете, als Daniel von diesem Befehl hörte, как и раньше, so wie früher, вставал у того окна и молился в направлении Иерусалима. Stellte er sich an dieses Fenster und betete in Richtung Jerusalem. И мы знаем последствия. Und wir kennen die Folgen. Его бросили львам. Er wurde zu den Löwen hingeworfen. Но ангел Божий явился там. Aber der Engel Gottes erschien dort. И закрыл уста львам. Und verschloss den Rachen der Löwen. И они ничего ему не сделали. Und sie konnten ihm nichts tun. Как раньше служил, так и дальше служил. So wie er früher diente, diente er Слава weiterhin. Господи. Ehre sei dem Herrn. Ja, они знали свое занятие. Sie kannten ihre Aufgabe. Постоянно держать общение с Богом. Beständig die Gemeinschaft mit Gott zu быть halten. Быть в контакте с небом. In Kontakt mit dem Himmel zu sein. Halleluja. Halleluja. Дорогие дети Божьи. Ihr lieben Kinder Gottes. Общение с Богом. Die Gemeinschaft mit Gott. Это не есть случайное дело. Das ist nicht eine zufällige Sache. Это дело постоянное. Das ist eine ständige Sache. Жить постоянно с Господом. Ständig mit dem Herrn zu leben. Ehre sei ihm. Halleluja. Halleluja. И я говорю к молодым, к группам вашим. Ich sage zu den Jungen, zu euren Gruppen. Возьмите пример с этих людей. Nehmt ein Beispiel von diesen Menschen. Чтобы были похожи на них. Dass ihr ihnen ähnlich werdet. И я вам скажу, Бог прославится через вас. Und ich sage euch, Gott wird durch euch verherrlicht Слава werden. Господу. Ehre sei dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Представляйте Господа. Vertretet den Herrn in allen Beziehungen und auch mit euren Kleidern. Сегодня, die Menschen sagen Бог heute, Gott schaut nur auf das Herz. Fleisch und Blut werden das Reich Gottes Помните nicht ererben. Одно, Denkt an dieses andere. Als der Teufel Christus versuchte, Библии, nahm er Worte aus dem Kontext der Bibel, um Christus zu versuchen. Делают, und das machen heute die Menschen, себя, um sich selbst zu rechtfertigen жизнь, und ihr unreines Leben. Gott schaut nur auf das Herz. Кажу, Писании, aber ich sage viele Schriftstellen, dass Gott auch auf das Gesicht schaut. Das, was in der russischen Bibel geschrieben steht. Бог не лицеприятен или не смотрит на лицо. Gott ist nicht heuchlerisch oder er sieht nicht die Person an. То не говорится лишь об этом лице. Но. Da wird nicht nur von diesem Gesicht gesprochen. То говорится о персональности человека. Da wird von der Persönlichkeit des Menschen gesprochen. Вот какая-то персона особенная. Von irgendeiner besonderen Person. Бог так не смотрит. So schaut Gott nicht. У Бога есть святые дети Божьи. Gott hat heilige Kinder Gottes. А те, которые ему не служат. Und diejenigen, die ihm nicht dienen. А служат дьяволу, то дети дьявола. Sondern dem Teufel dienen, das sind Kinder des Teufels. Welche Kleidung auch immer sie anziehen mögen und was sie auch tun mögen. Поэтому, дорогие, Deshalb, ihr Lieben, es gibt ein gutes Beispiel für uns. Брать из этих людей. Von diesen Menschen zu nehmen. И дальше идем, пятое. Wir gehen weiter, das fünfte. Эти люди Diese Menschen знали, что можно делать, чего нельзя делать. Wussten, was man tun durfte und was man nicht tun durfte. Значит, они знали, das heißt, sie wussten, с чем соглашаться и с чем не соглашаться. Womit sie einig sein durften und womit sie nicht einverstanden они sein знали, durften. Что освящает и что оскверняет человека. Sie wussten, was heiligt und was den Menschen verunreinigt. И также наоборот. Und auch umgekehrt. Что оскверняет и что освящает. Was verunreinigt und was heiligt. Слово Божие говорит нам. Das Wort Gottes sagt uns. Пишет апостол Павел Тимофею. Der Apostel Paulus schreibt es an Timotheus. Кто будет чист. Wer rein sein wird. Halleluja. Halleluja. Не все сосуды золотые. Nicht alle Gefäße sind golden. Не все сосуды серебряные. Und nicht alle Gefäße sind silbern. Глиняные или деревянные. Es gibt auch Gefäße aus Erde oder aus Lehm und aus Holz. Но Богу нужны чистые сосуды. Aber Gott braucht reine Gefäße. Слава Богу. Ehre sei Gott. Братья, перед нами Евангелие. Brüder, von uns ist das Evangelium. У нас в руках Слово Божие. In unseren Händen ist die Wort Gottes. Und Gott möchte. И Бог хочет. Und Gott да möchte. И аминь. Ja und Amen. Чтоб это Евангелие. Dass dieses Evangelium. Несли святые ноги. Von heiligen Füßen getragen чтобы wird. Держали святые руки. Und dass es heilige Hände halten. И чтобы проповедовали святые уста. Und dass es heilige Lippen predigen. Благословен Бог. Gepriesen sei Gott. Благословено имя Его. Gepriesen sei sein Слава Name. Богу. Ehre sei Gott. И Бог положил на сердце мне это сказать. Und Gott hat es mir aufs Herz gelegt, euch dies zu sagen. Эта группа знали, кто они есть. Diese Gruppe wusste, wer sie sind. Знали, для чего они живут. Sie wussten, wozu sie leben. Знали, что можно делать, чего нельзя делать. Sie wussten, was sie tun durften und was nicht. Куда ходить, куда не ходить. Wo sie hingehen durften Слава und wo Богу. Нicht. Ehre Amen. Sei Gott. Amen. Когда несли ковчег? Als sie die, als ковчег man, завета. Als man die Bundeslade trug, Вы помните, это было в дни Давида. Ihr erinnert euch, das war in den Tagen Davids. И Давид прыгал от радости. Und David tanzte vor Freude. И Слово Божие говорит нам. Und das Wort Gottes sagt uns. Много говорит нам о Моисеевой скинии. Es sagt uns sehr viel von der Stiftshütte, die Mose gebaut hatte. Но когда Бог послал Петра в дом Корнилия к язычникам. Aber als Gott den Petrus in das Haus des Heiden Cornelius gesandt hatte, братья евреи, da haben die Brüder, die Juden, они напали на Петра. Sie sind über ihn hergefallen. Ты ходил к нечистым. Du bist zu den Unreinen gegangen. И ел с ними. Und hast mit ihnen gegessen. Петр оправдывается. Петрус rechtfertigt sich. Что он не пошел туда мутвиллиг или произвольно. Dass er nicht mutwillig dorthin gegangen ist. Рассказывает, как Бог его послал. Sondern er erzählt, wie Gott ihn hingesandt hat. И Бог hat. Сказал. Und Gott hat gesagt. Что он очистил, не почитай нечистым. Was Gott gereinigt hat, sollst du nicht unrein achten. И когда беседовали. Und als sie miteinander sprachen. Рассуждали. Und darüber nachdachten. И Дух Святой. Und der Heilige Geist. Открывает Якову. Offenbart es dem Jakobus. И говорит, и с ним согласны слова пророков. Und sagt ihm Worte, die denen der Propheten entsprechen. И он ссылается на пророка Амоса. Und er nimmt Bezug auf die Worte des Amos. И говорит, und sagt, обращусь и восстановлю скинию Давида. Ich werde mich wenden und mich an den Samen Davids wenden. Не Моисееву, но Давидову. Nicht Mose, sondern David. У Моисеевой скинии были перегородки там. In Moses Stiftshütte waren Abgrenzungen. Но у Давидовой это была цельта, обыкновенная цельта. Aber in Davids war das ein einfaches Zelt. Не было никаких перегородок. Es waren keine Abgrenzungen. И присутствие da. Божие. Und die Gegenwart Gottes. Было там над скинией, над этим, над ковчегом, где херувимы славы. War dort über der Bundeslade, wo die Cherubim und die Herrlichkeit waren. Присутствие Божие к народу, всему народу, не только первосвященнику раз в год. Die Anwesenheit Gottes ist für das Volk, nicht nur für den hohen Priester einmal im Jahr. И это была причина того. Und das war der Grund dafür. Что царь Давид прыгал, подскакивал от радости. Dass der König David hüpfte vor Freude. Слушайте, молодые. Hört ihr jungen Leute. Пусть 100 или 1000 проповедников. Mögen 100 oder tausende Prediger. Будут говорить вам. Euch sagen. Куда ходить, куда не ходить. Wo ihr hingehen sollt und wo nicht. Что делать, чего не делать. Was ihr tun sollt und was nicht. Лишь бы никто не видел. Wenn's doch nur niemand sieht. Вы можете пойти куда хотите. Ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Но стоит проповеднику. Aber es lohnt sich für einen Prediger. С помощью Божьей. Mit der Hilfe Gottes. Увести вас в присутствие Божье. Euch in die Gegenwart Gottes zu führen. И за несколько секунд. Und für wenige Sekunden. Вы будете знать, куда ходить, куда не ходить. In wenigen Sekunden werdet ihr wissen, wo ihr hingehen sollt und wo что nicht. Что делать, чего не делать. Was ihr tun sollt und was слава nicht. Богу. Ehre sei Gott. И эта группа молодых людей. Und diese Gruppe von jungen Menschen. О которых мы читали. Von denen wir gelesen они haben. Они знали. Sie wussten. Они знали. Sie wussten, что можно делать, чего нельзя делать. Was man tun durfte und was man nicht tun durfte. С чем соглашаться и с чем не соглашаться. Womit man einverstanden sein sollte und womit это nicht. Это пища. Diese Nahrung. Это вино. Dieser Wein. Было посвящено идолопоклонству, идолам. War den Götzen geweiht. Ja. И это нам не принадлежит. Und das gehört uns nicht. Хотя оно на царском столе. Auch wenn es auf dem königlichen Tisch steht. В Америке очень много подобного. In Amerika gibt es sehr viel Ähnliches. И вы знаете, много молодых людей. Und wisst ihr, viele junge Menschen. Это дети верующих людей. Das sind Kinder von gläubigen Menschen. Когда дьявол представил им царский стол в Америке. Wenn der Teufel ihnen den Königstisch anbietet in Amerika. И они набросились на него. Und sie sind über ihn hergefallen. И я скажу со слезами. Und ich sage mit Tränen. Со скорбью сердца. Mit einem Kummer meines Herzens. Уже более 4000 сидят в тюрьмах в Америке. Mehr als 4000 sitzen in Amerika in den Gefängnissen. За кражи, за обманы. Für Stehlen, für Betrügen и даже за убийство. Und sogar für Mord. И вот показали свое лицо. Und sie haben ihr Gesicht gezeigt. Недавно в одну нашу церковь vor kurzem in eine unserer Gemeinden пришел американский пастор. Kam ein amerikanischer Pastor. И когда он говорил, он плакал. Und als er sprach, weinte er. Всю мою жизнь, он говорит, mein ganzes Leben, sagte er, я хотел видеть христианина, wollte ich einen Christen sehen, который страдал за Христа. Der für Christus gelitten hat. И говорит, когда вы начали ехать в Америку, und er sagt, als ihr angefangen habt, nach Amerika einzureisen, я думал, он говорит, я думал, da dachte ich, что теперь я увижу христианина, который страдал за Христа. Jetzt werde ich einen Christen sehen, der für Christus gelitten hat. И не так долго прошло. Und es verging nicht viel Zeit. Я очень разочаровался. Da говорит. Wurde ich sehr enttäuscht. Эти люди, diese Menschen, которые говорят, что страдали за Христа, die sagen, dass sie für Christus gelitten haben, умеют хорошо обманывать, sie können sehr gut betrügen, говорит ложь, sie sagen die Lüge und ähnliches. Дорогие, ihr Lieben, как уже было читано раньше, wie früher schon gelesen wurde, моя возлюблена, покажи мне твое лицо. Meine Liebe, zeig mir dein Gesicht. Это у Песни песней сказано. Das steht im Hohenlied geschrieben. И эти люди показали нехорошее лицо. Und diese Menschen haben kein gutes Gesicht gezeigt. Эти люди, о которых мы читали, diese Menschen, von denen wir gelesen haben, они знали, кто они есть. Sie wussten, wer sie waren. Они знали, чьи они служат. Sie wussten, wessen Diener sie sind. И они знали, чего, что можно делать, чего нельзя делать. Und sie wussten, was sie tun durften und was nicht. Чем соглашаться, с чем не соглашаться. Womit sie einverstanden sein durften und womit nicht. Что освящает, а что оскверняет. Was heiligt und was verunreinigt. И решили und sie beschlossen, не кушать nicht zu essen, царского стола. Vom königlichen Tisch. Мы знаем последствия. Wir kennen die Folgen. И Бог оправдал их решение. Und Gott hat ihren Entschluss gerechtfertigt. Бог благословил их. Gott hat sie gesegnet. И если вы будете подобны этим, und wenn ihr diesen ähnlich sein werdet, и вас Бог благословит. Wird auch euch Gott segnen. Amen. Amen. И вас Бог благословит. Auch euch wird Gott Слава segnen. Ему. Ehre sei ihm. Слава ему. Ehre sei ihm. Братья, у нас Святое Евангелие. Brüder, wir haben ein heiliges Evangelium. Ja. И оно должно быть проповедано. Und es muss gepredigt werden. Сколько раз я слышу? Wie oft höre ich? Когда говорю что-либо об освящении? Wenn ich etwas von der Heiligung sage. И мне в упор говорят модерные проповедники. Und moderne Prediger sagen mir entgegen. Так это Америка. Das ist doch Amerika. Ты думаешь, что это Россия? Denkst du, das ist Russland? Мы живем в Америке. Wir wohnen in Amerika. А я говорю, а вы покажите мне Евангелие для Америки. Und ich sage, zeigt mir das Evangelium für Amerika. Всем народам одно Евангелие. Für alle Völker ein Evangelium. Слава Богу. Ehre sei Gott. Братья, такое Евангелие я проповедовал. И проповедую 50 лет уже. Brüder, dieses Evangelium habe ich gepredigt und predige es seit 50 Jahren. И помоги мне, Боже, und möge Gott mir helfen, проповедовать дальше. Es weiterhin zu predigen. Amen. Есть много молодых людей между нами. Es gibt unter uns viele junge Menschen. Если у вас их нет, wenn es sie unter euch nicht gibt, то слава Богу. Dann ehre sei Gott. Но в Америке много есть. Aber in Amerika gibt es viele. Они бы так хотели, sie wollten so gerne, чтобы такие, как Беспалов, dass solche wie Беспалов были уже там в гробу лежали. Schon dort im Grab liegen мы им мешаем. Wir stören sie. Мы им мешаем. Wir hindern sie. Мы им мешаем грешить. Wir hindern sie zu sündigen. Мы им мешаем ходить как попало. Wir hindern sie, wie es gerade kommt, umherzulaufen. Мы им мешаем. Wir hindern sie. Но Бог нас держит. Aber Gott hält uns. Слава Богу. Ehre sei Gott. И если заберет, und wenn er uns wegnimmt, то раньше он кого-то из вас приготовит. Dann wird er jemanden von euch Слава bereiten. Ему. Ehre sei ihm. Я здесь говорил у вас, ich habe hier bei euch gesagt, что скоро надо отходить. Dass ich bald abscheiden muss. А мне братья говорят, und die Brüder sagen а mir, ты нашел Елисея? Und hast du schon Elisa gefunden? Я говорю, ищу тысячу их. Und ich sage, ich suche tausende von слава ihnen. Богу. Ehre sei Gott. Братья, слава Богу. Brüder, ehre sei Gott. Будьте подобны этой группе. Seid ähnlich dieser Gruppe. Вы молодые, молодая группа. Ihr junge Gruppe. Прославляйте Господа. Verherrlicht Gott. Я указал 5 пунктов. Ich habe 5 Punkte aufgezeigt. Читайте наново. Lest sie. Читайте снова и снова. Lest sie immer wieder. И будьте им подобны. Und seid ihnen gleich. Ничего не потеряете. Ihr werdet nichts verlieren. Но все приобретете. Aber ihr werdet alles gewinnen. Бог вас благословит. Gott wird euch segnen. И употребит вас. Und er wird euch gebrauchen. И на земле нет лучшей привилегии. Und auf der Erde gibt es kein besseres Privileg. Как то, что быть употребляемым Богом. Als von Gott gebraucht zu werden. Всемогущий Творец. Der allmächtige Schöpfer. Употребляет таких людей, как мы. Benutzt solche Leute, wie ihr seid. Слава ему. Ehre sei ihm. Amen. Слава ему. Ehre sei ihm. Благодарю вас за внимание. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. И пусть вас Бог благословит. Und möge Gott euch segnen.